so Susi, Susi mit dem treuen Blick. Wo ist Susi? Ich such Susi, Susi ist mein ganzes Glück. Ach, sie hat so treue Augen und sagt, sie liebt mich allein. Und auf diese treuen Augen fall ich immer wieder rein. Lass mich nicht allein, ich kann ohne dich nicht sein. Yeah, Susi! Oh, wo ist Susi? Ich such Susi, gestern war sie noch bei mir. Oh, wo ist Susi? Ich such Susi, heute ist sie nicht mehr hier. Sie auf Händen tragen, wenn man liebt, ist das nicht schwer. Doch sie fährt im eigenen Wagen und mein Herz läuft hinterher. Oh, Susi, wo bist du? Oh, Susi, wo bist du? Mach mir doch das Herz nicht schwer.